Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Leonardo da Vinci. Die Welt des Universalgenies von Berit Hempel. Das Wasser des Meeres wird sich über die Gipfel der Berge in den Himmel erheben und auf die Wohnstätten der Menschen fallen. Was ist das? Am Tage des 15. April 1452, Sonnabend, in der dritten nächtlichen Stunde, wurde mir ein Enkel, ein Sohn meines Sohnes Ser Piero, geboren. Er erhielt den Namen Leonardo. Das notiert Großvater Antonio zur Geburt seines Enkels. Geboren wird Leonardo in Anciano, nahe bei Vinci, einem kleinen italienischen Örtchen inmitten von Weizenfeldern und Olivenhainen in der Toskana. Die Geburt steht unter einem schlechten Vorzeichen, denn Leonardos Eltern sind nicht verheiratet. Ein großer Makel zu der damaligen Zeit. Die Mutter Caterina ist eine einfache Bauernmagd, Leonardos Vater Ser Piero aber ein Notar und Edelmann. Die Mutter ist also nicht standesgemäß, wie es damals heißt. Für eine Ehe mit einem angesehenen Notar kommt sie nicht in Frage. Leonardos Mutter heiratet später einen anderen Mann mit dem vielsagenden Spitznamen Streithammel. Sein Vater hingegen ehelicht endlich, wie es von ihm erwartet wird, die Tochter eines reichen Notars. Leonardo wird Zeit seines Lebens unter den Folgen der unehelichen Geburt leiden. Im 15. Jahrhundert darf man noch nicht einmal studieren, wenn man unehelich geboren wird, geschweige denn Arzt werden oder Jurist. Aber Leonardo, dieser blitzgescheite Junge, wird seinen Weg gehen. In den ersten Jahren seines Lebens wächst der kleine Leonardo vermutlich zunächst bei seiner Mutter auf und wird dann in die Obhut seines Großvaters väterlicherseits gegeben. Der Vater übt seinen Beruf in der nächstgrößeren Stadt Florenz aus und sieht seinen Sohn nur selten. Leonardo ist ein aufgeweckter Junge und sein Großvater kümmert sich liebevoll um den bis dahin einzigen Enkel. Er hilft ihm beim Lesen und Schreiben lernen. Und dabei könnte sich Folgendes abgespielt haben. Hier, Leonardo, schreib die Buchstaben ab. Er reicht ihm eine Gänsefeder mit Tinte. Leonardo taucht den Stiel ins Tintenfass, nimmt die Feder in die linke Hand und beginnt. A wie Apfel, B wie Brot, C wie Dach, E wie Ente. Leise vor sich hin murmelnd schreibt Leonardo die Buchstaben. Mit der linken Hand von links nach rechts. Aber jedes Mal, wenn er den nächsten Buchstaben notiert, wischt er mit seiner Hand über die frische Tinte des vorherigen Buchstabens. Und alles ist verschmiert. Oh nein, nicht schon wieder. Wie sieht das denn aus? Schreib ordentlich, Junge. Ich probiere es ja. Willst du es nicht mal mit der rechten Hand versuchen? Aber das geht doch nicht, Großvater. Hier, versuch's nochmal. Ah, wie Apfel. Leonardo versucht es erneut, aber es ist ganz offensichtlich, weil er Linkshänder ist und die Zeile eben auch von links beginnt, wischt er jedes Mal über die schön mit Tinte geschriebenen Buchstaben. Oh nein! Ganz anders als bei Rechtshändern, bei denen alles sauber und ordentlich aussieht. Das ist so ärgerlich! Leonardo überlegt, wie er aus der Zwickmühle herauskommen könnte. Ich hab's! Ich schreibe einfach spiegelverkehrt. Ich drehe die Buchstaben um und schreibe einfach von rechts nach links. Dann schmiert auch nichts. A wie Apfel, B wie Brot, D wie Dach, E wie Ente, F wie Feder, G wie Gans, H wie Haus, I wie Igel. Schön. Großvater, schau! Mein lieber Leonardo, wie sieht das denn aus? aber es ist doch alles sauber. Ja, die Buchstaben sind schön sauber und ordentlich geschrieben, aber das kann ja kein Mensch lesen. Doch, ich. Und die, die es nicht können, die sollen doch einfach einen Spiegel in die Hand nehmen und dann damit lesen. Hier, Großvater, versuch es. Leonardo reicht seinem Großvater einen Spiegel. Der hält ihn so vor das Blatt, dass er die Schrift im Spiegelbild lesen kann. Apfel, B wie Brot, D wie Dach, E wie Ente, F wie Feder, G wie Gans, H wie Haus, I wie Igel. Ja, das ist ja großartig, Leonardo. Das funktioniert. Du bist ein kluger Junge. Ja, bin ich. Ob sich das Schreibenlernen wirklich so abgespielt hat, weiß niemand ganz genau. Tatsache ist aber, dass Leonardo schon früh in dieser besonderen Spiegelschrift schreibt. Die sieht nicht nur sehr schön aus, sondern auch sehr geheimnisvoll. Denn nur wer den Trick kennt, kann die Notizen Leonardos entziffern. So zeigt der lebenslustige Junge schon früh seinen Erfindergeist. Und wissensdurstig ist er allemal. Mit seinem Onkel Francesco, dem Bruder seines Vaters, der nur 15 Jahre älter ist, streift Leonardo durch die toskanischen Wälder und stellt unzählige Fragen. Francesco? Ja? Wie bewegt sich das Wasser? Francesco, warum können Vögel fliegen? Francesco, warum können wir denn nicht fliegen? Ach Gott, Jungs. Leonardo ist ein sehr aufmerksamer Junge, der seine Umgebung genau beobachtet und dann niederschreibt und aufzeichnet, was er sieht. Mit groben Kohlestiften fährt er über das Papier und erweckt so Vögel, Hunde und Pferde mit wenigen Strichen zum Leben. Schön ist er geworden, der Hund. Schaut her. Wie macht er das nur? Seht mal den Pferdekopf, als wolle er gleich loswiehern. Und der Hund, aus wenigen Linien erschaffen, wirkt so lebendig. Pass auf, gleich beißt er dich. Leonardo führt ein herrliches Leben in der Toskana. Blauer Himmel, grüne Hügel und silbrige Olivenhaine prägen die Landschaft, die er durchstreift. Allerdings, eine richtige Familie mit Vater und Mutter kennt er nicht. Und manchmal träume ich merkwürdige Dinge, dass ein Vogel zu mir fliegt und mit seinem Schwanz meine Lippen berührt. Hier, weg mit dir, verschwinde! Leonardo! Hey, Leonardo, wo bist du? Leonardos Vater kommt in seiner freien Zeit aus Florenz zu Besuch und staunt immer wieder hier, Vater, über seinen Sohn. Ich hab dir was gezeichnet. Zeig mal. Das hast du gezeichnet? Ja, ich. Wirklich? Unübersehbar ist das künstlerische Talent Leonardos. Im Jahre 1466, als der Junge 14 Jahre alt ist, nimmt Ser Piero ihn mit in die Stadt nach Florenz. Florenz ist im 15. Jahrhundert eine der mächtigsten Städte Italiens. Die Familie Medici herrscht hier, eine reiche Bankiers- und Kaufmannsfamilie. Lorenzo di Medici, der Stadtherr, lädt Musiker, Philosophen und Künstler in seinen prachtvollen Palast ein, wo sie über die Zukunft des Landes und der Welt diskutieren. Wie eine Königsfamilie residieren die Medicis in dieser quirligen, aufregenden Stadt. Leonardo läuft durch Straßen mit unzähligen Kunstwerkstätten, vorbei an imposanten Baustellen von Klöstern und Kirchen. Vater, sieh mal, was ist das? Das soll die neue Basilika werden. Vater, sieh mal, was ist das? Das ist ein Baukran, an dem die Lasten nach oben gezogen werden. Es herrscht eine vibrierende Aufbruchsstimmung in der wachsenden Stadt. Das düstere Mittelalter ist vorbei, die Renaissance beginnt. Eine Zeit, in der die Menschen die finstere Vergangenheit abschütteln und sich auf die Geschichte und Werte der antiken Griechen und Römer besinnen. Renaissance heißt nichts anderes als Wiedergeburt. Es ist eine Zeit, in der Gelehrte und Wissensbegierige über die Menschheit nachdenken, forschen und große Entdeckungen in Wissenschaft und Kunst gelingen. Leonardo wird die Zeit der Renaissance mitgestalten, doch noch ahnt er nichts von den großen Aufgaben, die er bewältigen wird. Auch in Florenz greift Leonardo zu Zeichenkohle und Tintenfeder und gibt wieder, was er in der neuen Umgebung in der Stadt beobachtet. Er bringt Häuser und Kirchen aufs Papier. skizziert die Falten, die die feinen Gewänder der reichen Leute werfen, versucht die schimmernde Samtigkeit darzustellen. Leonardo untersucht das Spiel von Licht und Schatten, beobachtet, wie die Adern auf dem Handrücken seines Vaters hervortreten. Halt still, Vater, noch einen kleinen Moment. Aus diesem Kind wird nie ein Notar, wie aus allen Männern unserer Familie. Trotz seiner Enttäuschung darüber begreift der Vater das künstlerische Talent seines Sohnes, packt kurzerhand die Zeichnungen ein und zeigt sie seinem Freund Andrea del Verrocchio, einem Bildhauer. Andrea, bitte schau mal die Zeichnungen hier. Wirf doch mal einen Blick darauf. Was hältst du davon? Ser Piero, wo hast du das her? Schau, dieser feine Strich oder hier, wie genau die Falte gezeichnet ist. Der Schatten, die Perspektive, das ist wunderbar. Sag mir, welcher Künstler hat das geschaffen? Kein bekannter Künstler hat das geschaffen. Das war mein Sohn, der kleine Leonardo. Der erfahrene und hochgeschätzte Andrea del Verrocchio ist begeistert von dem, was er sieht. Unglaublich! Aber was ist das? Was sollen diese merkwürdigen Zeichen hier am Rand? Ach, das ist so eine verrückte Idee von ihm. Mein Sohn ist Linkshänder und schreibt spiegelverkehrt. Genial! Der muss zu mir. Der muss in meine Bottega. So gelangt Leonardo mit 15 Jahren in die Bottega, in die Werkstatt des berühmten Bildhauers Andrea del Verrocchio. Damit ist der Weg frei für einen Jungen, der 500 Jahre später als Universalgenie bezeichnet werden wird. Was ihn zu seinen Höchstleistungen befähigt, zeigt sich schon in dem Kind Leonardo, wie Professor Dr. Horst Langer weiß. Der Ingenieur hat sich intensiv mit Leonardos Leben beschäftigt und bewundert besonders einen Wesenszug des Künstlers. Er hat in die Wiege gelegt bekommen, eine Art, die Welt zu betrachten, die davon ausgeht, ich muss Fragen stellen. Er lebte mit Fragen. Alles, was ihm begegnete, hat er hinterfragt und hat versucht zu verstehen, was da passiert, ob das die Natur ist oder das Verhalten der Menschen. Also offen fragen und versuchen, Antworten zu finden. Das war seine Lebensdevise. Er hat dann alle Menschen, die ihm begegneten, immer mit seinen Problemen, mit seinen Fragen konfrontiert, hat Antworten bekommen von den Experten und hat die dann aufgenommen. Der junge Leonardo geht bei einem solchen Experten in die Lehre. Andrea del Verrocchio ist ein gefragter Bildhauer, Maler und Restaurator. Guten Morgen, Meister. Ich bin Leonardo. Leonardo? Aus Vinci. Ach ja, herzlich willkommen, Leonardo da Vinci. Der Teenager Leonardo da Vinci ist etwas nervös. Es ist sein erster Tag in der Werkstatt des berühmten Meisters. Und der Lehrling kann sich nicht satt sehen. Bilder lehnen an der Wand, Skulpturen stehen auf dem Boden, Skizzen liegen auf hölzernen Tischen. Ja, schau dich erst einmal um, Leonardo, aber dann mach dich gleich an die Arbeit. Ja? Dort drüben in den Töpfen, da stehen die Pigmente. Das sind kleine Teile von Pflanzen oder Mineralien, aus denen ich die Farben gewinne. Ja. Die musst du zerkleinern. Ja, gut. Also zerstampft Leonardo Pigmente und bindet Pflanzenfasern zu Pinseln. Er hämmert Holzleisten zu Rahmen zusammen für die Leinwände. Er modelliert kleine Skulpturen aus Ton als Vorlagen für große Statuen, gießt Metall, baut Modelle. Er ist in seinem Element. Die Werkstatt liegt im Erdgeschoss in einer engen Gasse. Kinder und Tiere laufen rein und raus. Fertige Gemälde und Skulpturen stehen direkt am Eingang, damit Vorbeigehende sie bewundern und kaufen können. Und immer wieder kommen andere Künstler vorbei, Dichter, Wissenschaftler und Denker, um sich in dieser Gedankenschmiede zu treffen und auszutauschen. Ciao Andrea, ciao Sandro. Leonardo ist angekommen im gesellschaftlichen und geistigen Leben in Florenz und blüht auf. Er wohnt in der Werkstatt, ist dort, schläft mit den anderen Gesellen und Lehrlingen im Stroh auf dem Boden. Gute Nacht, Luigi. Gute Nacht, Raphael. Der Schüler verbringt den ganzen Tag zwischen Kunst und Wissenschaft. Und er arbeitet. Schon bei seinen ersten Skulpturen geraten die Betrachter in Verzückung. Leonardo hat einen kleinen Kopf aus Ton modelliert und der Käufer ist begeistert. Ein kleiner Kopf von Christus als Kind, der kindliche Unschuld und Reinheit ausstrahlt. Begleitet von einem gewissen Etwas wie Weisheit, Verstand und göttliche Herrlichkeit. Mit einer Miene, die eines zarten Kindes ist und doch etwas vom reifen Alter zu haben scheint. Ein wirklich ausgezeichnetes Ding. Ja, wirklich. Sehr schön, Leonardo. Oh, herzlichen Dank für diese Worte. Leonardo freut sich über das Lob, lernte doch viel in der Werkstatt seines Meisters und kann im Laufe seines langen Lebens immer wieder auf diese Fertigkeiten zurückgreifen. Und doch gibt es etwas, was ihn von den anderen Schülern unterscheidet. Das Besondere an Leonardo war, dass sein Gehirn eine ganz bestimmte Prägung hatte. Rechte und linke Gehirnhälfte, weiß man heute, waren gleichmäßig ausgebildet. Das heißt, der technisch-sachliche Bereich und der fantasievolle in der anderen Gehirnhälfte waren gleich ausgeprägt und konnten miteinander korrespondieren. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass Leonardo immer alle seine Sinne einsetzte, um ein Problem zu analysieren. Alle 5 Sinne und alle Wissenschaften, immer gleichzeitig. Mit allen 5 Sinnen also, sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, wirft sich Leonardo in die Arbeit. Und aus dem Jungen vom Land wird bald ein Mann der Stadt mit einem ganz eigenen Verständnis von Mode. Heute ziehe ich die rosafarbene Tunika an, die kurze, die so schön viel Bein zeigt. Und die Stiefel aus dem feinweichen Leder. Meinen Bart, den werde ich auch wachsen lassen, damit er schön lockig ist. Und ich werde ihn jeden Tag kämmen. Die Menschen um ihn herum sind beeindruckt von seinem Aussehen. Der Architekt, Maler und Autor Giorgio Vasari schreibt über Leonardo: Er besitzt die größte Anmut. Auch seine ersten Gemälde imponieren den Zeitgenossen. In der Werkstatt seines Meisters malt Leonardo Engel, die an Schönheit und Natürlichkeit die seines Lehrers weit übertreffen. Che bellissima. Leonardo, das ist wunderbar. Hier, Leonardo. Ja? Nimm mal dieses Holzstück. Daraus soll ein Schild Eines werden. Tages bekommt der junge Künstler den Auftrag, einen Schild für einen Bekannten seines Vaters zu bemalen. Der gnädige Herr möchte darauf einen Drachen oder irgendein anderes furchterregendes Tier gemalt haben. Oh. Damit möchte er seinen Widersachern gehörig Angst einjagen. Ein fürchterliches Tier. Und da bricht der erfinderische Geist, aber auch der Schelm bei Leonardo durch. Ein Drache ist langweilig. Ich schaffe eine eigene Kreatur. Leonardo sucht sich tote Eidechsen und Insekten und legt sie auf den Tisch. Und dann schneidet er sie auseinander. Dort das Bein? Die einzelnen Teile legt er nun nebeneinander. Greift mal zum Flügel des Käfers, mal zum Körper der Spinne und zum Schwanz der Eidechse. Und so setzt er sich Stück für Stück ein neues, ein grässliches Tier zusammen. Das wird allen Angst machen. Dieses fürchterliche Fantasie-Mischwesen malt er auf den Schild. Und zwar so, als würde es gerade aus einer Felshöhle hervortreten. Als er damit fertig ist, verdunkelt Leonardo die Werkstatt, stellt den Schild hinten in eine düstere Ecke und ruft nach seinem Vater. Das sieht jetzt schön gruselig aus. Vater? Vater, komm herein. Sieh dir mein Werk an. Na, da bin ich aber mal gespannt. Der Vater betritt nichtsahnend den dunklen Raum, blickt in die Ecke zum Schild, stutzt, schreit entsetzt auf und versucht zu fliehen. Leonardo kann ihn gerade noch aufhalten und ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Dies Werk ist brauchbar für den Zweck, für welchen es gearbeitet wurde. Nehmt es denn und tragt es fort. Dies ist der Zweck, den man vom Kunstwerk erwartet. Der Vater denkt nicht daran, das gelungene Stück an seinen Bekannten abzugeben. Er behält es kurzerhand und kauft dem Auftraggeber einfach einen anderen Schild vom Markt. Während Leonardo mit spielerischem Eifer seiner Neugierde nachgeht, wächst die Stadt Florenz um ihn herum. Leonardo staunt über die Betriebsamkeit in der Stadt, über das Hämmern und Sägen in den Werkstätten, über all die Baustellen, vor allem über die größte, die Baustelle der Kathedrale. Die hat so eine große Kuppel, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. 90 Meter soll sie breit sein und 90 Meter hoch. Wie man so etwas nur baut. Der Baumeister Brunelleschi hat extra Lastenaufzüge dafür entworfen, mit Seilen, die 7 Meter dick sind, um die schweren Steine nach oben in die Höhe zu transportieren. Und dort oben hinauf soll Leonardo. Denn sein Meister Verrocchio hat die große Kupferkugel geschaffen, die oben auf der Spitze der Kuppel im Sonnenlicht erstrahlen soll. Jetzt soll er dem Baumeister, der dort oben mit seinen Gesellen nicht nur arbeitet, sondern auch übernachtet, eine Nachricht überbringen. Mit einem ratternden Baukran geht es höher und höher. Leonardos Herz klopft schneller. Zum einen wegen der Höhe, zum anderen auch, weil er gleichzeitig überlegt, wie er diesen hölzernen Baukran verbessern könnte, schneller machen könnte. Endlich steht er oben. Der Blick von hier ist grandios. Die Menschen, so winzig wie Ameisen. Da hinten sind die Hügel des Apennin und des Chianti. Und da unten fließt der Arno. Ganz friedlich. Dieser trügerische Fluss, der so viel Unheil bringen kann. Die Technik, mit der an Baustellen gearbeitet wird, und das Wasser. Das sind Themen, die Leonardo Zeit seines Lebens beschäftigen werden. Doch zunächst schreibt er sich mit 20 Jahren in die florentinische Malerzunft ein, die Lukasgilde. Nun kann er sich Kunstmaler nennen. Er bleibt noch weitere 5 Jahre bei seinem Meister, bis er denkt, ausgelernt zu haben. Kläglich ist der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Leonardo glaubt an sein Können und eröffnet eine eigene Werkstatt. Mein eigenes Reich. Hier bin ich der Meister und habe Schüler. Meine Farben, meine Leinwände, meine Werkzeuge. Ein herrliches Gefühl. Leonardo gibt Feste und Bankette, spielt gerne und viel auf der Leier, lebt glücklich und genussvoll. Er hat es geschafft. Mit 26 Jahren ist er sein eigener Herr und verkehrt mit Künstlern und Gelehrten. Fehlen nur noch die Aufträge. Doch das Jahr 1478 ist kein gutes Jahr. Der Fluss Arno tritt über seine Ufer. Braunes Wasser und dickflüssiger Schlamm bahnen sich ihren Weg durch die kleinen Gassen von Florenz. Die Menschen versuchen, sich und ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen und fliehen aus der Stadt. Kommt hier lang. Hier führt noch ein Weg raus aus der Stadt. Lass die Kleider hier. Pack das Kind. Als die Bewohner zurückkehren, bietet sich ein Bild der Verwüstung. Häuser sind zerstört, Boote zerschmettert, Tiere und Menschen tot. Als sei das an Unheil nicht genug, folgt das nächste Unglück. Die Pest bricht aus. Jene unheilvolle Krankheit, die unzähligen Menschen einen qualvollen Tod bringt. Schon die ganze Nachbarsfamilie ist tot. Wir werden die Nächsten sein. Hilft uns denn keiner? Leonardo da Vinci läuft durch die Gassen von Florenz, betrachtet all das Leid. Und er wäre nicht Leonardo, wenn er nicht nach einer Lösung suchen würde. Ist es nicht möglich, den Fluss Arno umzuleiten? In einem weiten Bogen um die Stadt herum, damit er uns nicht mehr gefährlich werden kann. Zurück in seiner Werkstatt zeichnet er erste Skizzen. Meister! Doch da stürmt plötzlich einer seiner Gesellen herein. Meister, habt ihr schon gehört? Giuliano de' Medici ist tot, erstochen. Und sein Bruder Lorenzo, schwer verletzt. Was? Das stabile Gefüge der Stadt droht auseinanderzubrechen. Bei den Medici laufen schließlich alle Fäden des politischen und kulturellen Lebens zusammen. Die Familie hat Macht, setzt ihre Interessen beharrlich durch, hat Freunde, aber auch viele Feinde. Als Gegner ist sie jedoch nicht zu unterschätzen. Ein Jahr nach dem Attentat, 1479, wird der Mörder von Giuliano Medici gefangen. Meister, der Mörder wird hingerichtet, ohne dass er vor Gericht gestellt wurde. Er soll gehängt werden. Komm mit. Wir schauen uns das an. Und Leonardo, ganz der Wissenschaftler, schaut bei der Hinrichtung zu. Nachdem die anderen Zuschauer abgezogen sind, geht er zum Galgen, wo der vermeintliche Mörder tot an einem Seil baumelt. Leonardo holt Papier und Stift heraus, studiert ganz genau die Mimik und die Körperhaltung des leblosen Mannes vor ihm und beginnt zu zeichnen. In seiner spiegelverkehrten Schrift macht er sich Notizen dazu. Vielleicht wollen die Medici ja ein Gemälde von dem Gehängten. Könnte ja sein, dann will ich vorbereitet sein. Bis jetzt durfte ich noch kein einziges Gemälde für die Medici erstellen. Das ist ärgerlich und das soll sich ändern. Doch wie schon so oft wird Leonardo übergangen. Sandro Botticelli, du wirst ein Bild von dem Mörder für mich malen. Der Freund bekommt den Auftrag. Wieder nichts. Vielleicht sollte ich es einmal mit Erfindung versuchen, statt mit Kunst. Neue Kriegswaffen könnten die Herrscher ja vielleicht gebrauchen. Und Leonardo zeichnet und erfindet. Er entwickelt eine Spannvorrichtung, um Armbrüste besser zu bestücken. Einen Belagerungsturm mit überdachter Brücke. Eine Maschine, um Sturmleitern von Burgmauern abzuwehren, einen verbesserten Lastenaufzug, aber auch einen sich automatisch drehenden Bratenspieß, den Vorläufer des vollautomatischen elektronischen Grillspießes sozusagen. Alle seine wesentlichen Entwicklungen haben Grenzen der damaligen Zeit überschritten. Da ist er nicht einfach stehen geblieben. Einen langen Atem haben, widerspricht genau unserer derzeitigen Vorgehensweise, alle 3 Monate neue Produkte und dann wieder wegwerfen und wieder neu entwickeln. Nee, am Ball bleiben, langen Atem haben und über Grenzen überschreiten. Und das sind so Dinge, die die Studierenden damit ins Leben nehmen können. Und deshalb ist Leonardo für uns so wichtig. Der Ingenieur Horst Langer ist ein freundlicher Mann, der mit wachen Augen durch seine Brille blickt und einen schweren schwarzen Koffer mit Werkzeug mit sich herumträgt. Der Ingenieur weiß, wie schwierig und anstrengend es ist, neue Maschinen und Geräte zu entwickeln, hat er doch selbst schon einiges erfunden. Es ist immer sehr, sehr viel Arbeit. Große, stolz geschwellte Brust gibt's ja nicht, dazu ist man viel zu kaputt. Ich bin stolzer Besitzer von 23 Patenten und Gebrauchsmustern und ist auch was per Lizenz auch realisiert worden. Ja. Eine Spargelschälmaschine habe ich entwickelt, patentiert. Bei jedem Spargelbauern, der, wenn er geschälten Spargel verkauft, da steht immer eine Spargelschälmaschine. Eine Erfindung, die in der heutigen Zeit gebraucht wird und deshalb Erfolg hat. Leonardo ist mit seinen Erfindungen jedoch seiner Zeit, der Renaissance, längst voraus. Das heißt, er war mit seinem Gedankengut eigentlich schon längst in der Neuzeit angekommen, in der technischen Entwicklung der Neuzeit. Bauen mag seine Erfindungen deshalb niemand. Mein lieber Leonardo, das funktioniert nie im Leben. Was soll das? Aber versteht ihr nicht, Herr? Leonardo ist verzweifelt. Niemand will seine Dienste. Dann endlich ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Die Mönche des Klosters San Donato a Scopeto geben ihm einen Auftrag. Er soll ein Bild malen, die Anbetung der heiligen Könige. Also jene Szene aus dem Neuen Testament, in dem die Weisen aus dem Morgenland, die durch den Stern von Bethlehem zu dem Jesuskind geführt wurden, diesem in einem Stall huldigen. Leonardo macht sich an die Arbeit, skizziert, mischt Farben, trägt sie auf Holzplatten auf, nicht auf Leinwand. Doch er stockt, kommt nicht weiter. Er malt Maria mit dem Jesuskind nicht weiter aus. Den Pferdeköpfen fehlt die Farbe. Der Bildhintergrund ist unvollständig. Leonardo kommt einfach nicht voran, ist enttäuscht und frustriert. Nichts will zusammenpassen. Nichts stimmt. Dieses Bild ist eine einzige große Katastrophe. Seine Auftraggeber, die Mönche, sind verärgert. Als wäre der Ärger nicht genug, kommt eine weitere Schmach hinzu. Lorenzo de' Medici schickt viele Künstler der Stadt nach Rom. Ihr habt die große Ehre, für den Papst zu arbeiten. Doch er schickt nicht Leonardo. Der Künstler fühlt sich übergangen. Zeit, Florenz zu verlassen. Da erhält er von Lorenzo de' Medici den Auftrag, eine Leier zu fertigen. Er möchte sie dem Herzog Ludovico di Sforza zum Geschenk machen. Leonardo sieht seine Chance gekommen und bietet sich an, das Instrument selbst zu überbringen. Flugs verfasst er ein Selbstempfehlungsschreiben, denn in der großen Stadt Mailand am Hofe des Herzogs Sforza zu arbeiten, das wäre etwas, was er sich vorstellen kann. Hiermit empfehle ich meine Dienste als Festungsbauer und Waffenentwickler. Auch als Architekt, Maler und Bildhauer habe ich bereits einige Erfolge anzubieten. Leonardo reitet 3 lange Tage nach Mailand. Es ist eine beschwerliche Reise. Heute braucht man mit dem Auto für diese Strecke nur 3 Stunden. Endlich geht Leonardo durch die Stadt im Norden Italiens, die so ganz anders ist als Florenz. Flöße und Lastkähne fahren auf Kanälen, an Häusern und unzähligen Wassermühlen vorbei, transportieren Wolle, Seide, Rüstungen und Kriegswaffen. Nach einiger Zeit erhält Leonardo endlich die ersehnte Einladung, aber nicht als Ingenieur oder Erfinder. Er soll vorspielen, beim Herzog und dessen Hofstaat. Mit der Leier unter dem Arm durchschreitet Leonardo lange, hallige Gänge, bis er den großen Saal des Herzogs erreicht. Herzog? Er begrüßt die Anwesenden, hochverehrte Damen und Herren, nimmt seine Leier und spielt. Giorgio Vasari beschreibt in seiner Biografie die Leier, die Leonardo dem Herzog überbringt. Er hatte das Instrument mitgenommen, das er selbst, großenteils aus Silber, in Form eines Pferdeschädels verfertigt hatte. Eine seltsame und neue Gestalt, berechnet, dem Klang mehr Stärke und Wohllaut zu geben. Dadurch übertraf er alle Musiker, die nach Mailand gekommen waren, sich hören zu lassen. Dieses Vorspielen wird die Eintrittskarte zum Hof des Herzogs. Mit der Leier ist der erste Kontakt geglückt und nun, da der Herzog ihn endlich kennt, kann Leonardo seine wahren Fähigkeiten anpreisen. Er schreibt einen Brief. Ich kenne Möglichkeiten, außerordentlich leichte, aber starke und ohne jede Schwierigkeiten transportierbare Brücken herzustellen, mit denen man den Feind verfolgen und auch zuweilen entfliehen kann, sowie andere, denen Feuer und Kampfgeschehen nichts anzuhaben vermögen und die leicht aufzuschlagen und wieder wegzunehmen sind, und auch Methoden, die Brücken der Feinde zu verbrennen. In Friedenszeiten glaube ich, den Vergleich mit jedem anderen in der Architektur und dem Planen öffentlicher und privater Bauten aufs Beste standhalten zu können, wie auch im Anlegen von Wasserleitungen von einem Ort zum anderen. Desgleichen will ich Skulpturen in Marmor, Bronze und Ton machen. Ebenso alles auf dem Gebiet der Malerei. So gut wie jeder andere, wer es auch sein möge. Hoffentlich hat Leonardo diesen Brief nicht spiegelverkehrt geschrieben, damit der Herzog ihn auch lesen kann. Der Herzog, durch die bewundernswerten Reden Leonardos erfreut, verliebte sich in seine Talente so sehr, dass es fast unglaublich war. Er bewog ihn durch Bitten, eine Altartafel zu malen, eine Geburt Christi, die von dem Herzog an den deutschen Kaiser gesandt wurde. Auch die Mönche der Bruderschaft der unbefleckten Empfängnis beauftragen ihn, ein Altarbild herzustellen. Leonardo malt die heute berühmte Madonna in der Felsengrotte. Ende des 15. Jahrhunderts herrschen, ähnlich wie heute, bestimmte Vorstellungen, wie etwas auszusehen hat. Auch die Mönche der Bruderschaft legen in einem Vertrag genau fest, was sie wollen. Engel, zwei Propheten, Heiligenschein, viel Blattgold und üppiges Brokatmuster. Und was macht Leonardo 1483? Er malt alles komplett anders. Engel und Propheten fehlen. Maria sitzt in dunklen Gewändern in einer Felsengrotte. Und betet das Christuskind da etwa Johannes den Täufer an? Und der segnet Christus? Das widerspricht völlig den christlichen Vorstellungen. Es sollte doch genau andersherum sein. Die Mönche sind empört. Diesen Maler, diesen Leonardo, verklagen wir. Genau, wir lassen uns nicht so verhöhnen. Und der Maler ist ebenfalls empört. Die Mönche wollen ihr Geld zurück, verlangen sogar Schadenersatz. Diese Kunstverächter erkennen gar nicht, wie gut das Bild ist, wie modern. Tatsächlich malt Leonardo 10 Jahre später das Bild in einer zweiten Fassung. Johannes betet nun Christus an und Christus segnet ihn. Dem Herzog Sforza allerdings scheint die erste Fassung der Felsgrotten-Madonna zu gefallen, denn er beauftragt Leonardo, ein Gemälde seiner Geliebten zu malen, die Dame mit dem Hermelin. Im Großen und Ganzen geht es Leonardo gut. Er bekommt 500 Dukaten pro Jahr vom Herzog ausgezahlt. Doch die Malerei bringt ihm keine richtige Freude. Zu oft muss er sich mit den Auftraggebern herumärgern. Und als Ingenieur hat er weniger Erfolg als gewünscht. Dann geschieht im Jahr 1484 etwas Schreckliches. Etwas, das Leonardo bereits in Florenz widerfahren ist. Die Pest ist ausgebrochen. Die todbringende Krankheit breitet sich auch in Mailand aus. Rette sich, wer kann! Schnell, die Häuser verbarrikadieren! Die Krankheit ist von Gott gesandt, um uns für unsere Sünden zu bestrafen! 2 lange Jahre wütet die Krankheit in der dicht bevölkerten Stadt Mailand und rafft 10.000 Menschen dahin. Die Toten werden wegen der Ansteckungsgefahr sofort begraben. Wir müssen auch ihre Kleider verbrennen und die Möbel. In ganz Mailand lodern die Feuer. Ratten ziehen durch die leeren Gassen. Wohingegen auf dem Land viel weniger Menschen sterben. Wie kann das sein? Was ist anders in der Stadt als auf dem Land? Ich denke, hier in der Stadt liegt einfach zu viel Unrat in den Gassen. Die Menschen kippen ihren Müll und ihren Urin und Kot einfach auf die Straße. Es erscheint ganz eindeutig, wir brauchen mehr Platz in der Stadt. Und wir müssen sauberer leben. Das muss es sein. Leonardo macht sich an die Arbeit und zeichnet einen Plan für eine ideale Stadt. Hier liegt der Fußweg und hier sind die Gassen. Und dort, am anderen Ende der Stadt, dort gibt es Abwasserkanäle, die den ganzen Unrat der Stadt wegspülen, weit weg von den Kanälen, auf denen die Schiffe fahren. Und die Menschen müssen sich regelmäßig waschen und die Häuser gut durchlüften. Gebaut wird diese Stadt, wie so vieles, was Leonardo entwirft, nie. Seine Pläne kann man aber als Grundlage der modernen Stadtplanung verstehen, die den Menschen Raum und Luft lässt und Dreck und Unrat von ihnen fernhält. Es wird jedoch noch mehr als 2 Jahrhunderte dauern, bis Wien als erste Stadt Europas vollständig kanalisiert ist. In Deutschland wird Hamburg 1842 als erste Stadt mit Abwasserkanälen versorgt. Leonardo ist jetzt 38 Jahre alt und ein erfolgreicher Mann. Er besitzt eine gut gehende Werkstatt mit Gehilfen und Schülern. Und er ist ein schöner Mann, elegant, anmutig. Aber gleichzeitig umgibt ihn auch etwas Geheimnisvolles, Rätselhaftes. Oft sitzt er grübelnd allein in seiner Werkstatt oder verschwindet tagelang, um im einsamen Umland von Mailand zu wandern. Manchmal stören ihn einfach die lärmende Stadt und die Wichtigtuerei mancher Menschen. Für mich ist er so eine Art Leuchtturm, also sehr isoliert. Er hatte gesellschaftlich überhaupt keine Beziehung, er hatte kaum Freunde, mit Ausnahme seiner Mitarbeiter. Er hatte keine Familie, er war also sehr, sehr einsam, war in seinem Verhalten anderen Menschen auch gegenüber sehr verschlossen, hat sich ihnen nicht mitgeteilt, um Informationen herauszubekommen, sondern hat sie einfach gefragt und gelöchert. Und das ist so mein Bild, ein einsamer Leuchtturm, Leuchtturm wegen seiner Weisheit auch, die sich bei ihm im Laufe der Zeit angesammelt hat, mit wenig Beziehung zu anderen Menschen, also gesellschaftlich auch gemieden. Er wurde auch als arrogant bezeichnet, weil er eben kaum Kontakte hatte und hatte auch eine physische Gestalt. Er war größer als alle anderen, relativ groß, lange weiße Haare, langen Bart und ging immer sehr, sehr vornehm, schreitend. Als eleganter Mann wurde er dann auch bezeichnet. Ein eleganter Mann, der Dinge tut, die manchem Mitmenschen sehr, sehr merkwürdig erscheinen, um nicht zu sagen verrückt. Ein Markttag in Mailand. Leonardo da Vinci, wie immer vornehm gekleidet, schreitet über den Markt, vorbei an Korbflechtern, Gemüseverkäufern und Tierhändlern. An einem Stand hängen viele kleine Käfige, in denen laut zwitschernde Singvögel aufgeregt hin und her flattern. Die Enge quält sie. Sie wollen fliegen, hinauf in den blauen Himmel, vorbei an den weißen Wolken. Doch sie sollen verkauft werden, entweder um gebraten auf einem feinen Speiseteller zu landen oder um singend für Unterhaltung zu sorgen und damit in engen Käfigen weiter zu vegetieren. Das Schicksal der Vögel quält Leonardo und er überlegt sich eine erstaunlich einfache Lösung. Guter Mann, was sollen die Vögel kosten? Ich nehme sie alle. Aber, werter Herr... Leonardo greift sich den ersten Käfig, öffnet die Tür und lässt den Vogel frei. Er nimmt den zweiten in die Hand, greift zur Käfigtür und öffnet auch die. Herr, haltet ein! Aber Leonardo öffnet bei allen Käfigen, die der Vogelhändler an seinem Stand hat, die Türchen. Manche Vögel trauen sich nicht heraus, bleiben verschüchtert auf ihrer Stange sitzen. Andere wagen sich bis zum Türchen, blicken verwundert um sich, bevor sie mit ihren Flügeln schlagen und losfliegen. Wieder andere, die Gewitzten, erkennen sofort, welches Glück sie haben und machen sich pfeilschnell auf und davon in die luftigen Höhen. Und hier und hier. Lieber Herr, was tut ihr da? Siehst du das nicht? Ich lasse die Vögel frei. Kein Tier hat es verdient, eingesperrt zu sein, sei es um gegessen zu werden oder für uns Menschen nur zum Spaß in ewiger Gefangenschaft zu leben. Leonardo meint es ernst und steht damit fast allein. Außerdem glaubt er, dass alle Wesen, die sich bewegen können, Schmerz empfinden, auch Tiere. Das wird allgemein verneint. Menschen empfinden Schmerz, aber Tiere sind solcher Gefühle nicht fähig, so glaubt man. Doch Leonardo ist sich sicher, dass die Menschen irren. Und so fasst er einen Entschluss. Tiere bewegen sich und empfinden Schmerz. Und um ihnen nicht weh zu tun, darf ich sie nicht töten, um sie zu essen. Also darf ich nur essen, was sich nicht bewegt. Zum Beispiel Pflanzen. So wird Leonardo zum Vegetarier. Und das schon vor mehr als 500 Jahren, zu einer Zeit, als der Fleischverzehr ein Zeichen von Reichtum ist. Doch Leonardo ist überzeugt: Wer dem Leben keinen Preis beimisst, verdient es nicht. Ich möchte nicht zum Grab werden für andere Tiere, eine Herberge für Tote, eine Hülle für Verwesung. Der Wissenschaftler Leonardo da Vinci entwickelt noch weitere Regeln für eine gesunde Lebensweise. Iss nie ohne Appetit und nimm nur Leichtes zu dir. Speichle gut ein und was du hinunterschluckst, sollte gut und sehr einfach gekocht sein. Nach Tisch halte dich aufrecht. Und nach dem Essen gib dem Schlafe nicht nach. Mit dem Wein gehe sorgsam um. Trinke oft, doch wenig. Nie jedoch außerhalb der Mahlzeiten und auf nüchternen Magen. Leonardo hat es mittlerweile geschafft. Er arbeitet auch als Hofingenieur für Lodovico Sforza. Er entwickelt Befestigungsanlagen, neue Paläste und unendlich viele Maschinen, die das Leben der Menschen erleichtern sollen. Professor Dr. Horst Langer hat sich intensiv mit den Erfindungen Leonardos beschäftigt, ist zum Experten für die Ingenieurstätigkeit Leonardo da Vincis geworden. Er hat zusammen mit seinen Studenten der Fachhochschule Bielefeld einige von Leonardos Entwürfen als Modelle gebaut und zeigt sie in Ausstellungen und Museen. Darunter ist auch ein Flaschenzug, mit dem man schwere Gewichte mühelos hochheben kann. Das ist für den Bediener ein Highlight, wenn man dann sagt, das Gewicht da unten sind 36 Kilo. Oh! Und du machst das hier mit zwei Fingern. Ne? So, wie geht denn das? Und dann kommt das Kraftgesetz. Die Kraft dividiert durch die Anzahl der Seile. Jedes Seil trägt ein Zwölftel des Gewichtes. Das heißt, es sind also ungefähr 3 Kilo, mit denen ich hier ziehen muss. Ne? Wenn man die Reibung vernachlässigt. Aus 36 Kilo mache leichte 3 Kilo. Leonardo vereinfacht den Alltag. Er schläft nur 4 Stunden am Tag, fertigt im Laufe seines Lebens etwa 100.000 Skizzen an. Auch von einem Schwimmbagger, der wie viele andere Erfindungen Leonardos tatsächlich funktioniert. Der Schwimmbagger, das ist auch so ein kleiner Spleen von Leonardo. Also Spleen heißt, er hat so gewisse Eigenarten und Lieben. Er liebt Getriebe, Zahnräder, die ineinander greifen, die eigentlich völlig unnötig sind, aber mit denen hat er sehr, sehr viel Mechaniken ergänzt oder aufgebaut. Dieser Schwimmbagger, der soll die Fahrrinne im Fluss oder im Kanal frei baggern, damit die Schiffe fahren können. Und hier ist dieses Drehkreuz mit den Schaufeln. Die Schaufeln hier unten dann hoch. Und der Müll, den sie hochziehen, der fällt dann da hinten in diese Schaluppe. Und wenn die voll ist, kommt eine neue dran. Ne? Und der Trick bei Leonardo ist, während der Mitarbeiter, der Schiffer hier diese Kurbel betätigt, um dieses Schöpfkreuzrad zu betätigen, zieht sich das Boot an diesem Seil den Fluss selbsttätig hoch, weil dort oben in der Flusskurve ein Pfosten eingehauen wurde. Das Seil wurde gespannt und wenn er hier die Kurbel betätigt, wickelt sich das Seil auf und Der Bagger zieht sich selbst den Fluss hoch. Und wenn er da oben angekommen ist, dann wird ein neuer Flock an der nächsten Kurve eingeschlagen und dann fährt er weiter. Bei aller Technik und aller Wissenschaft, eines Tages kommt Ludovico Sforza mit einem besonderen Anliegen zu Leonardo. Mein lieber Leonardo, ich plane ein großes Fest. Alle Diplomaten und Staatsoberhäupter aus ganz Italien lade ich ein. Und weil du schon oft für mich ähnliche Feiern ausgerichtet hast, sollst du jetzt dieses Paradiesfest organisieren. Die Kostüme, die Dekoration, eben alles. Und Leonardo macht sich mit Wonne an die Arbeit. Er entwirft Kostüme, entwickelt Theaterscheinwerfer, indem er Kerzen in verspiegelte Kästen aufstellt und so das Kerzenlicht vervielfacht. Er hat nicht nur Theaterstücke selbst geschrieben, sondern auch die Theatertechnik dazu entwickelt. Das ist eine Drehbühne, die also einen Felsenbereich darstellen soll, der sich öffnet, wo dann eine Spielszene freigegeben wird. Gleichzeitig kommt mit dem Öffnen der Erdhöhle aus dem Untergrund ein Aufzug hochgefahren, wo der Hüter der Unterwelt mit seinem Hund nach oben kommt. Die komplette Technik dazu mit den Wellen hat er in dieser Form dann gezeichnet. Es soll ein rauschendes Fest werden. Hunderte von Ausstattern, Malern, Schauspielern und Handwerkern arbeiten daran. Tänzer eröffnen die Feier, gefolgt von einem Maskenumzug. Schließlich tritt Ludovico auf die Bühne, in ein orientalisches Gewand gehüllt. Auf ein Handzeichen hin bringt er die Musiker zum Schweigen. Auch die Gäste verstummen und alle Blicke sind gespannt auf die Bühne gerichtet. Ludovico winkt ein zweites Mal mit der Hand und der Vorhang hebt sich. Ein Raunen geht durch die Menge. Zu wunderbarer Musik und harmonischen Gesängen taucht eine riesige Maschine auf der Bühne auf, erleuchtet von lodernden Fackeln. Schauspieler drehen sich wie Planeten. Sterne, Sonne und Mond ziehen ihre Bahnen um die Erde. Das Publikum ist begeistert von Leonardos Werk und der Künstler ist auf einen Schlag in ganz Italien berühmt. Habt ihr schon gehört, was dieser Künstler in Mailand gezaubert hat? Er trägt immer ganz ausgefallene Kleider. Und für ein Fest hat er sogar einen selbstgebauten Vulkan ausbrechen lassen. Leonardo heißt dieser Mann. Ich habe mal abgeschätzt, dass etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit nur für Musik, Unterhaltung, Theater, Schriftstellerei verwendet worden ist. Da redet heute keiner von. Man redet nur von dem Ingenieur, dem mit seinen technischen Zeichen, und von dem Maler. Aber er war immer bei Hofe beschäftigt, bei den Medici und bei den Sforzas. Und seine wichtigste Aufgabe war da, alles, was in irgendeiner Form mit Unterhaltung, Theater, Besuch, Bewirtung, Feuerwerke, Hochzeiten, Ausrichtung, Theater, alles musste Leonardo machen. Zum Zeitpunkt des großen Festes im Jahr 1490 glauben die Menschen noch, dass sich die Planeten um die Erde drehen. Erst rund 20 Jahre später erkennt Nikolaus Kopernikus, dass die Sonne im Zentrum steht und die Planeten auch die Erde um sie herum ihre Kreise ziehen. In der Zwischenzeit erkennt der Astronom Leonardo, das Licht der Sonne erhellt alle Himmelskörper, die über das Universum verteilt sind. Und die Lebenskräfte kommen von ihr herab. Denn die Wärme, die in lebenden Tieren ist, kommt von den Lebenskräften. Und es gibt keine andere Wärme im Universum. Es folgt eine fantastische Zeit für Leonardo, in der er unglaublich viele Entdeckungen und Erfindungen macht. Fertigte Linsen an, um den Mond groß zu sehen. Er untersucht die Farben. Schreibt über Licht und Schatten, über menschliche Proportionen, über Tiere. Leonardo ist das, was man heute ein Universalgenie nennt. Kein Wissensgebiet ist ihm fremd. Alles Wissenswerte untersucht er begierig. So viele Dinge, die jeder mit Hilfe der Erfahrung klar verstehen und begreifen kann, sind jahrhundertelang nicht beachtet oder schlecht erklärt worden. Und doch wird kaum etwas von den Dingen gebaut, die Leonardo erfindet. Auch nicht der hölzerne Panzer, heutigen Panzern nicht unähnlich. Was sich der Erfinder auf dem Papier ausdenkt, legt er seinem Auftraggeber vor, der dann entscheidet, ob er dies verwirklichen will. Wunderbar, Leonardo. Die Zeichnung sieht wirklich gut aus, Glückwunsch. Aber diese Erfindung wird doch nie funktionieren. Der Mensch geht nie in die Luft. Das brauchen wir erst gar nicht zu versuchen. Es gibt ja so eine schöne Zeichnung von Leonardo, wie er mit seinen Zeichnungsrollen zum Fürsten kommt und rechts und links sitzen die Berater des Fürsten, die damals alle keine Experten waren, sondern Politiker. Und wie die Augen verdrehen nach dem Motto, da kommt dieser Spinner schon wieder, sag bloß nein, das geht sowieso nicht, was der da macht. Armer Leonardo, er macht und tut, müht sich ab, doch viele seiner Erfindungen bleiben bloße Tintenstriche auf dem Papier. Aber der Grund dafür liegt nicht bei ihm, sondern woanders. Die Zeit war nicht reif dafür. Das Verständnis für seine Entwicklung war nicht da. Das Vorstellvermögen, dass die Menschen in die Luft gehen können, war einfach nicht da. Die Menschen waren zu sehr verirdet, an die Oberfläche gewonnen, als sich vorstellen zu können, dass man ins Wasser gehen kann als Taucher oder in die Luft gehen kann. Die Zeit war einfach nicht reif. Das kennen wir ja heute auch. Bestimmte Entwicklungen, wir sind daran gewöhnt, dass sie erst dann auf den Markt kommen, wenn sie so perfekt sind, dass man sie einfach nimmt. Leonardo hat damals die Telefonie schon vorausgesehen. Keiner von uns hätte das begriffen. Wie sollen sich Menschen unterhalten, wenn sie 1000 Kilometer auseinander sind? Es war einfach nicht vorstellbar. Leonardos Zeitgenossen begreifen seine Ideen nicht, aber das hindert ihn nicht am Weitermachen. Schwierigen Dingen grübelte sein Hirn ohne Unterlass nach. Und dabei steckt er in einem Dilemma. Er, der Vogelbefreier, er, der kein Fleisch isst, er entwirft Kriegsmaschinen. Wie kann er mit diesem Widerspruch leben? Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor für ihn. Für Leonardo steht der Mensch im Mittelpunkt und viele seiner Erfindungen dienen ja auch dazu, den Menschen zu schützen, für Verletzungsfreiheit zu sorgen, ihm seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er studiert die Menschen, er zeichnet alle möglichen Gesichter einfach aus Spaß an den Menschen. Und dann auf der anderen Seite die Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen, weil der Fürst wieder erwartet, ich will jetzt hier eine andere neue Waffe haben, damit mein Gegner abgeschreckt wird. Das ist sicherlich ein Riesenkonflikt gewesen für Leonardo. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor für ihn. Finde heraus, wie man Bombarden, also Geschütze und Festungswälle bei Tag und Nacht errichtet. Erfinde eine Hebevorrichtung zur Entleerung von Gräben. Eine Tischlampe mit veränderbarer Helligkeit. Klappmöbel. Türen, die sich mittels Gegengewichten automatisch öffnen und schließen. Eine Kriegstrommel. Horst Langer hat auch diese Trommel mit seinen Studenten nachgebaut. Ein mechanisches Modell mit einer Besonderheit. Es kann seinen Rhythmus ändern. Was Leonardo dabei erreicht hat, er kann diese Zapfen umsetzen. Und damit ist es für uns das erste programmierbare Musikinstrument der Welt überhaupt. Man kann unterschiedliche Rhythmen einstellen, indem man die Zapfen in die entsprechenden Löcher dann einsetzt. Genauso bei dem großen Trommelautomat, den wir inzwischen umbenannt haben. Das ist die militärische Marschiertrommel, weil wir überzeugt davon sind, dass diese Trommel im militärischen Einsatz verwendet wurde, von einem Pferd oder Esel oder wie auch immer gezogen, treiben diese Räder über Leonardos geliebte Zahnradmechanik diese Trommeln an, wo dann auch wieder die Zapfen drin stecken. Und da kann man wieder mit unterschiedlicher Bestückung dieser Zapfen unterschiedliche Rhythmen für die Trommel erzeugen. Das sind 10 Schläge. Und dann bin ich im Angriff oder bin ich auf dem Rückzug, kann ich dann da die passenden Programme dann einstellen. Die Genauigkeit, mit der Leonardo seine technischen Erfindungen skizziert, wendet er auch auf den menschlichen Körper an. Wie kein anderer Künstler vor ihm zeichnet er Muskeln, Sehnen und das menschliche Fleisch ganz detailliert. Es gelingt ihm ein wunderbares Bild, das den Betrachtern bis heute noch Rätsel aufgibt. Das Abendmahl. Am Tag vor seiner Kreuzigung versammelt Jesus all seine Jünger um einen langen Tisch herum, um ein letztes Mal das Brot mit ihnen zu brechen, auch mit dem, der ihn an die Römer verraten wird. Noch heute ist das riesige Wandbild, es ist 9 Meter breit und über 4 Meter hoch, im Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie in Mailand zu sehen. Und die Betrachter rätseln, warum der Verräter Judas so nah bei Christus sitzt und Johannes so schön, fast weiblich geraten ist. Will Leonardo damit etwas Bestimmtes ausdrücken, eine Art geheime Botschaft? Eine Antwort auf die Fragen gibt es nicht. Aber vielleicht wird man eines Tages einen Hinweis Leonardos finden, der das Rätsel lösen wird. Denn zu allem, sei es zu seinen Gedanken, Erfindungen oder Zeichnungen, macht sich Leonardo ausführliche Notizen, die immer umfangreicher werden. Er beobachtet und notiert immer und überall. Mit dem Pferd am Halfter und das Notizbuch in der Hand. Und jede Idee, alles, was ihm begegnete, hat er akribisch notiert. Hat es also nicht im Kopf behalten, sondern auf Papier gebracht, nach dem Motto, das brauche ich, um nachher darauf zurückgreifen zu können. Und deshalb sind auch seine Skizzen wirklich nur Ideenskizzen. Das sind keine technischen Zeichnungen. Und das Nächste ist dann, dass seine Arbeitstechnik des ständigen Notierens dazu führt natürlich, dass auf dem Blatt alles Mögliche steht. Ne? Er sieht eine hübsche Frau, zeichnet das Gesicht, ihm fällt ein Kranhaken ein, zeichnet drauf, es kommt ein Vogel, alles auf einem Blatt. Und die Bestellung für den nächsten Markt für seine Haushälterin steht auch mit da drauf. Das heißt, es ist völlig unsortiert. Und wie so viele Menschen denkt er sich, wenn ich einmal Zeit habe, dann sortiere ich alles. So aufregend und ausgefüllt sein Leben ist, so plötzlich endet diese kreative Idylle. Französische Truppen überfallen Italien, ziehen plündernd durch Mailand und zerstören ein überlebensgroßes Tonmodell, das Leonardo für ein großes Reiterstandbild geschaffen hat. Dem Künstler und Erfinder reicht es jetzt. Er verlässt die Stadt. Zusammen mit seinem ehemaligen Schüler, langjährigem Freund und Wegbegleiter Salai reist Leonardo nach Venedig. Venedig, die Stadt am Meer mit ihren unzähligen Kanälen. Aber auch die Stadt, die von den Türken belagert wird. Leonardo da Vinci wird zum militärischen Berater ernannt. Er plant, Flüsse umzuleiten, um die Gegner zu ertränken. Und entwirft Tauchapparate. Und schafft damit einen Vorläufer zur heutigen Tauchausrüstung. Ein Tauchanzug? Der den Körper von Kopf bis Fuß bedeckt. Mit einer Auslassöffnung zum Wasserlassen und einer Brustplatte, die einen Tank enthält, welcher mittels eines eisernen Halbkreises weit von der Brust selbst weggehalten wird. Suche einen Einfallspinsel, der es macht, und lass ihn den Anzug für dich zu Hause zusammennähen. Aber dann beschleichen ihn plötzlich Zweifel, ob seine Kriegswaffe tatsächlich eine so gute Erfindung ist. Und er zieht die Konsequenz. Wie und warum beschreibe ich nicht meine Methode, um unter Wasser zu verweilen und wie lange ich dort zu bleiben vermag, ohne mich zu erholen? Ich will meine Methode wegen der bösartigen Natur der Menschen weder verbreiten noch veröffentlichen. Sie werden sie für Tötungen im tiefen Meer benutzen. Er hat ja auch einige ganz gemeine, hinterhältige, brutale Waffen entwickelt, bei denen den Menschen und den Pferden die Beine abgesenzt wurden. Das ist so für mich so ein bisschen die Schattenseite dieses Glorienscheins. In der Zeit war das nötig, damit musste er auch dann sein Brot verdienen mit der Kriegstechnik. Auch die Tauchtechnik ist ja auf der Basis Einsatz des Tauchers für militärische Zwecke. Die Taucher, die er gezeichnet hat, sollten nachts in den feindlichen Hafen eindringen und die Schiffe versenken, bevor sie auslaufen konnten. Und er hat dann die Realisierung dadurch verhindert, deshalb wissen wir, das ist nie gemacht worden. Er hat ein Sperrvermerk drauf geschrieben nach dem Motto, die Menschen sind schlecht, sie werden den Krieg auf den Meeresboden bringen, es werden zu viele Menschen sterben, diese Erfindung gebe ich nicht weiter. Da kommt wieder der Humanist raus. Der Humanist, der Menschenfreund, kehrt zurück nach Florenz. Auch dort hat sich viel verändert. Die Medici sind nicht mehr an der Macht, viele Bekannte tot. Doch immerhin erhält er Unterschlupf bei den Mönchen von Annunziata. Leonardo widmet sich wieder der Malerei, beginnt das Bild Anna selbst ritt, das Drei-Generationen-Bild, das alle Betrachter verzückt. Endlich verfertigte er einen Karton, worauf die Madonna, die heilige Anna und das Christuskind so schön dargestellt waren, dass nicht nur die Künstler sich zur Bewunderung bewogen fühlten, sondern man sah, als er fertig war, 2 Tage lang Männer und Frauen, jung und alt, wie zu einem glänzenden Feste nach dem Zimmer wallfahren, um das Wunderwerk Leonardos zu betrachten, welches das ganze Volk in Erstaunen versetzte. Als Militärberater tritt Leonardo in die Dienste von Cesare Borgia. Er zeichnet Landkarten, entwirft neue Festungen, untersucht den Lauf des Wassers. Wir wissen, dass er Untersuchungen am Wasser gemacht hat, Strudel untersucht hat, um festzustellen, wie bilden sich Wirbel im Wasser, wenn ein Stein dort liegt, hat er wunderschöne Zeichnungen dazu gemacht. Und da sage ich dann manchmal spaßhaft, er hat da nicht hingeguckt, nur, sondern er hat sein Ohr auf die Wasseroberfläche gehalten, um zu hören, was passiert da. Und mit Sicherheit hat er auch den Finger reingesteckt, um zu spüren, was sind das für Strömungskräfte, die sich da ausbilden. Das Wasser der Flüsse kommt nicht aus dem Meer, sondern aus den Wolken. Verwunderlich, diese Feststellung? Zu Leonardos Zeit glauben die Menschen, das Wasser der Flüsse käme aus dem Meer. Heute weiß jedes Kind, dass der Regen die Flüsse zum Anschwellen bringt. Während Leonardo studiert und forscht, entwickelt sich sein Auftraggeber Cesare Borgia mehr und mehr zu einem brutalen Herrscher. Seine Feinde und die, die er dafür hält, tötet er ohne Gnade. Leonardo da Vinci kann die Gräuel um ihn herum nicht länger ertragen und quittiert seinen Dienst. Jetzt greift Leonardo erneut zu Stift, Papier und Karton. Beginnt mit einem großen Wandgemälde, die Schlacht von Anghiari. Ein Wandgemälde, das bis heute als verschollen gilt. Und bereitet sich auf sein berühmtestes Bild vor, La Gioconda. Besser bekannt als Mona Lisa. Ein Bild, über das viel spekuliert wird. Es gibt unzählige Gerüchte darüber, wer diese schöne, so lebensecht wirkende Frau mit dem geheimnisvollen Lächeln ist. Wer sehen wollte, wie weit es der Kunst möglich sei, die Natur nachzuahmen, der erkannte es ohne Schwierigkeiten an diesem Kopfe. Denn alle kleinsten Einzelheiten waren darin dargestellt, die man mit aller Feinheit nur malen kann. Denn auch die Augen hatten jenen Glanz und jene Feuchtigkeit, wie wir es fortwährend im Leben sehen. Rings um sie bemerkte man die rötlich-blauen Kreise und das Geäder, welche man nur mit größter Zartheit ausführen kann. Die Brauen, wo sie am vollsten, wo sie am spärlichsten sind, wie sie aus den Poren der Haut hervorkommen und sich wölben, könnten nicht natürlicher sein. Die Nase mit schön geformten Nasenlöchern, rötlich und zart, sah wie lebendig aus. Dieses Bild gebe ich nie aus der Hand. Warum hat Leonardo Zeit seines Lebens das Bild nie verkauft? Warum hat es ihn sein Leben lang begleitet? Das wirft weitere Fragen auf. Ist es vielleicht sogar ein verstecktes Selbstporträt Leonardos? Es bleibt ein Rätsel. Der leidenschaftliche Ingenieur, Militärberater, Wissenschaftler, Astronom und Musiker fasziniert also auch als Maler. Inzwischen klärt sich, dass die großen Leistungen von Leonardo möglicherweise doch in der Malerei sind, obwohl er nur 15 Bilder gemalt hat. Er hat jetzt in der letzten Zeit die Mona Lisa ganz gründlich untersucht mit unterschiedlichsten Oberflächentastverfahren, mit verschiedenen Farbspektren wurde das Bild analysiert in die Tiefe und dann ist man so langsam zu den Erkenntnissen gekommen, dass Leonardo Maltechniken hatten, die heute erstens bis heute unbekannt waren und zweitens heute von niemandem gemacht werden könnten. Das ist also ein Bildaufbau, wenn ich das als Ingenieur richtig verstanden habe, der genau in der anderen Reihenfolge des üblichen Farbauftrages heute erfolgt, wenn man heute mit kräftigen Farben arbeitet und ganz zum Schluss kommt dann nochmal so eine nebelhafte Lasur oben drüber, hat Leonardo das umgekehrt gemacht, hat das Bild aufgebaut mit hauchdünnen Lasuren, die transparent waren, und hat verschiedene Schichten dann aufgebaut, sodass man immer noch durch die Schicht durchschauen konnte und konnte das Weiß oder das Grün des Untergrundes noch wahrnehmen. Und dann kamen oben drüber die Farben. Das heißt, Mona Lisa besteht aus über 25 Farbschichten im umgekehrten Aufbau. Und Kunsthistoriker und Experten für diese Maltechnik sagen, das ist eigentlich das Geniale an Leonardo. Damit unterschied er sich von allen anderen Zeitgenossen und hat eine Maltechnik entwickelt, die viel wichtiger ist als die Entwicklung von technischen Prinzipien. . 1505 wird Leonardo vom französischen Gouverneur Mailands zurückgebeten, um für den französischen König Ludwig XII. Zu arbeiten. Dankbar zieht Leonardo wieder nach Mailand. Hier arbeitet er weiterhin an seiner Idee, den Menschen in die Lüfte zu heben. Er entwirft eine Luftschraube, die ihn in der Höhe halten soll, einen Fallschirm und Flügel zum Anschnallen. Es muss doch möglich sein, den Mensch in die Luft zu bekommen. Bienen, Hummeln und Vögel tun es doch auch. Als Vorbild für seine Ideen dient ihm die Natur. Die Vögel, die er immer noch genau beobachtet. Du siehst, wie die Flügel, die gegen die Luft geschlagen werden, den schweren Adler in der höchsten, dünnen, dem Element des Feuers nahen Luft tragen. Und außerdem siehst du, wie die bewegte Luft über dem Meer, die sich in den geblähten Segeln bricht, das schwere Schiff samt seiner Ladung rasch vorantreibt. So kannst du an diesen augenscheinlichen und sparsamen Gründen erkennen, dass der Mensch mit seinen eigens dafür erdachten großen Flügeln die Luft, indem er ihrem Widerstand Kraft entgegensetzt und ihn überwindet, unterjochen und sich über sie erheben kann. Leonardo geht hinaus auf die Felder, schaut mit Ingenieursblick zu, wie eine Windböe einen Vogel durchrüttelt und skizziert die Vögel beim Sink- und beim Steigflug. Der Vogel ist eine Maschine, die nach den mathematischen Gesetzen arbeitet. Es liegt in der Macht des Menschen, diese Maschine mit all ihren Bewegungen nachzubauen. Wenn der Vogel mit den Flügeln schlagend hochsteigen will, dann hebt er die Schultern und schlägt die Spitzen der Flügel zu sich selbst hin und presst so die Luft zusammen, die sich zwischen den Spitzen der Flügel und der Brust des Vogels befindet. Und die zusammengepresste Luft stößt den Vogel in die Höhe. So wie das Verhalten der Tiere von Leonardo untersucht wird, so interessiert ihn auch der Mensch. Und ganz besonders das Innere seines Körpers. Ich sehe die Körper immer nur von außen. Das reicht nicht. Wie sieht es innen drin aus? Leonardo will dies unbedingt wissen, will in den Körper hineinschauen und öffnet, was strengstens verboten ist, Leichname, um sie zu zeichnen und zu studieren. Also nach meinem Kenntnisstand durfte man keine Leichen öffnen. Das war alles unter der Verschwiegenheit. Er hat sich die Leichen an den Begrabungsstätten, an den Friedhöfen besorgt. Eine Leiche hat er vom Krankenhaus bekommen, aber das war eine Ausnahme. Da hat er einen etwa 100-jährigen Mann kennengelernt, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Hat er also noch lebend erlebt. Und als er dann gestorben war, durfte er ihn sezieren und hat dann auch dabei herausbekommen, dass er an Arterienverkalkung gestorben ist. Das ist halt zum ersten Mal, dass das erwähnt worden ist und nachgewiesen wurde. Ansonsten hat er 30 Leichen, so ist es zumindest dokumentiert, im Laufe seines Lebens seziert. Nachts in Dunkelheit mit einem den Verwesungsduft verhindernden Lappen vor den Mund gedrückt, wie auch immer, ein paar Kerzen drumherum, Skalpelle und den Zeichenblock dabei. Und dann immer noch überlegt, weil sein Ziel war, eine Dokumentation über den menschlichen Körper für die Ärzte zu schaffen, damit sie den Menschen richtig behandeln können. Das heißt also nicht nur Eigeninteresse, sondern ich will ein Buch machen. Also er hat sich jedes Mal, wenn er den Arm zerlegt hat, überlegt, wie muss ich das jetzt zeichnen, damit der das nachher sieht, den besten Informationsstand bekommt. und das unter den Bedingungen. Es stinkt, es ist dunkel und ich muss Angst haben, dass die Schergen der Kirche hier vorbeikommen und ich eingekerkert werde. Ne? Es ist einfach nicht vorstellbar, was das für eine Belastung war für ihn. Ne? Leonardo hält dieser Belastung stand und macht großartige Entdeckungen. Das Herz ist ein Gefäß aus dickem Fleisch, das am Leben erhalten und ernährt wird von Arterie und Vene wie andere Muskeln. Dieses bewegt sich von selbst und hält nicht an, es sei denn für immer. Leonardo ist Künstler, kein Anatom. Um aber der Sache auf den Grund zu gehen, seziert er selbst, überprüft eigenhändig und fertigt 799 Zeichnungen des Körpers an, deren Qualität und Korrektheit nur in ganz wenigen Ausnahmen von unserem heutigen Wissen abweichen. Dieser Herr hat eine besondere Schrift über die Anatomie zusammengestellt. Mit Illustrationen nicht nur der Glieder, sondern auch der Muskeln, Nerven, Adern, Gelenke, Eingeweide und allem, was an den Körpern der Männer wie auch der Frauen studiert werden kann. So wie noch kein anderer Mensch es jemals getan hat. Alles das haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen. Und er sagte, er hätte bereits mehr als 30 Körper seziert. Männer wie Frauen, jeden Alters. Und immer wieder ist er fasziniert, was er im menschlichen Körper entdeckt. Wie großartig er aufgebaut ist und was er leisten kann. Allerdings kennt er auch die dunklen Seiten der Menschen. Ihre Gier nach Macht, ihre Brutalität. Und fragt sich, ob der Mensch wirklich diese so wunderbare Hülle, diesen Körper voller Wunder zu schätzen weiß. Ich glaube nicht, dass die groben Menschen, Menschen mit schlechten Sitten und geringer Intelligenz, ein so schönes Instrument wie den Körper und eine solche Verschiedenheit von Mechanismen verdient haben. Leonardo da Vinci ist unermüdlich, reist wieder nach Florenz, dann nach Rom, bis er sich schließlich 1517 in Amboise, einer kleinen Stadt in Frankreich, niederlässt. Der französische König Franz I., der Leonardo tief verehrt, weist ihm hier das Schlösschen Cloux als Wohnsitz zu. Im Gepäck hat der mittlerweile alte Mann unzählige Schriften, seine Skizzen und das Gemälde der La Gioconda, der Mona Lisa. Der große Künstler kann seine rechte Hand nicht mehr bewegen, doch verbissen arbeitet und studiert er weiter. Das Eisen rostet, wenn es nichts nützt. Das stehende Wasser wird unrein und bei großer Kälte zu Eis. Auf eben solche Weise hüllt die Untätigkeit die Kraft des Geistes aus. Nur 2 Jahre später, am 2. Mai 1519, stirbt Leonardo da Vinci im Alter von 67 Jahren. Wie ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf beschert, so beschert ein gut verbrachtes Leben einen glücklichen Tod. Leonardo hinterlässt aus seinem aufregenden Leben unzählige Schriften, sogenannte Kodizes, in denen er all seine Ideen und Entdeckungen notiert hat. Es sind zumindest alle seine Handschriften, seine Kodizes, sind alle öffentlich zugänglich. Etwa 90% sind im Internet zugänglich einsehbar. Ob es irgendwo in Archiven noch im dunklen Keller lagernd Handschriften gibt, die noch nicht bekannt sind, das weiß man nicht. 1966 ist in Mailand in einem Archiv eine Handschrift gefunden worden, im Museum tief unten im Keller ein Kodex. Und so kann man hoffen, dass vielleicht der eine oder andere Kodex dann auch nochmal irgendwann irgendwo wieder heimlich auftaucht, wie jetzt zum Beispiel die zweite Mona Lisa, ne, aus seiner Schule heraus. Ne? Und es sind längst nicht alle Schriften von Leonardo bekannt. Das meiste bleibt verschwunden. Etwa 20% sind erhalten, nur 15-20%, da streiten die Schriftgelehrten noch drum. Ne? Welches Wissen ist der Menschheit da verloren gegangen? Welche Entdeckungen könnten da noch im Verborgenen blühen? Eine Deutung des vielbesprochenen Wandgemäldes, das Abendmahl? Oder das Geheimnis der Mona Lisa, die heute im Louvre in Paris ausgestellt ist? Oder eine weitere geniale Erfindung? Alle seine Erfindungen, Tauchboot, Tauchanzug und Fluginstrumente sind heute nachgebaut worden. Sie hätten alle funktioniert. Keiner weiß, wie er das gemacht hat. Er hat immer alle Wissenschaften, in denen er perfekt sich ausgebildet hat, und alle seine Sinne immer eingebunden. Und das ist die Basis, wie ich dann heute argumentiere, als die Basis, auf der man dann auch Visionen entwickeln kann. Wo man sich von dem derzeitigen Stand der Information, des Entwicklungsstandes entfernen kann, um in die Zukunft zu gehen. Was wäre denn gewesen, wenn Leonardos Erfindungen schon zu seinen Lebzeiten realisiert worden wären? Wenn Fluggleiter durch die Lüfte geschwebt wären, Bratspieße sich automatisch gedreht hätten und Fahrzeuge durch die Gegend gefahren wären? Die Frage wird so oft gestellt und manchmal antworte ich da sarkastisch, dann hätten wir den Ersten Weltkrieg schon 300 Jahre vorher gehabt. Ne? Damals in Leonardos Zeit muss man bedenken, dass er angestellt worden ist von den Sforzas und von den Medici, nicht nur um die Hälfte seiner Zeit für Vergnügung, Theater und Besuche zu verbringen, sondern um Kriegstechnik zu entwickeln. Das war das große Aushängeschild. Das war schon abschreckend für Feinde. Wenn man wusste, Leonardo ist da bei Hofe, dann muss man damit rechnen, dass gefährliche, gemeine Kriegsmaschinen in den Einsatz kommen. Das war damals auch sein wichtigster Broterwerb, um seine 10 bis 15 Mitarbeiter auch ernähren zu können. Kriegstechnik, Strategien entwickeln, Angriffspläne, Umleitungspläne für den Ebro, damit die feindliche Armee dann, wenn die Schleusentore geöffnet werden, weggespült werden können. Leonardo da Vinci, das Universalgenie der Renaissance. Der Maler, Architekt, Musiker, Astronom, Ingenieur und Erfinder hatte es schwer in einer Zeit, als die Menschen sich noch nicht einmal vorstellen können, dass sie sich in die Lüfte bewegen oder unter Wasser atmen oder sich ohne Pferdekraft fortbewegen könnten. Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Allein der Gedanke ruft bei Leonardos Zeitgenossen Kopfschütteln hervor. Und heute? Hätte er es heute leichter gehabt? Die berühmten, in Anführungsstrichen, die großen Erfinder, die es damals gab, gibt es heute auch. Naja, unter dem Deckmäntelchen der Vielfalt der Erfindungen tauchen kaum noch spektakuläre Erfindungen auf, die dann gefeiert werden. Trotzdem gibt es heute in allen technischen Bereichen sehr viele hochkarätige neue Entwicklungen, Erfindungen, insbesondere im Bereich der Medien und der Telefonie. Das ist ja genial, was da passiert mit den Möglichkeiten des Kontaktaufnehmens und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Filme zu drehen und die weltweit zu verschicken. Da sind natürlich haufenweise viele kleine Erfindungen mit enthalten. Und wenn Leonardo heute leben würde, glaube ich nicht, dass er wie damals als Spinner abgetan würde. Und nun zurück zu dem Rätsel, das der Rätselfreund Leonardo da Vinci am Anfang gestellt hat. Das Wasser des Meeres wird sich über die Gipfel der Berge in den Himmel erheben und auf die Wohnstätten der Menschen fallen. Was ist das? Die Regenwolke. Es ist alles ganz logisch. Man muss nur drauf kommen. Auf Wiederhören bei Audible.